Ihr hört Wrestling Replay und die Stimme von Alexander Petranowski, viel da draußen besser bekannt unter dem Namen Thumbtack Jack. Ich bin der Autor der ersten Autobiografie eines deutschen Wrestlers. Mein Buch heißt Meine Kämpfe, das könnt ihr bestellen auf www.meinekämpfe.de. Und dann wünsche ich euch jetzt noch viel Spaß bei Wrestling Replay. Hallo und herzlich willkommen, liebe Wrestling-Fans, die es noch werden wollen oder die seit der PG-Era nicht mehr sind. Ich bin der Kleisi und ich begrüße euch zu einer neuen Ausgabe von Wrestling Replay, und zwar zur Raw-Analyse nach sage und schreibe einer Woche Abstinenz. Bin ich wieder hier und bei mir ist heute auch wieder einmal der Leon. Hallo Leon. Ja, hallo. Also, bevor wir mit Raw anfangen, möchte ich einmal noch herzlichen Glückwunsch an TNA Wrestling sagen. 10 Jahre Action, und ja, vor 2 Tagen wurde TNA 10 Jahre alt, und unter anderem war WWE-Wrestler Christian zu Gast und richtete ein paar Worte als Christian Cage an die TNA-Crowd, und der frühere WWE bzw. WCW-Wrestler Sting wurde als Nummer 1 in die TNA Hall of Fame aufgenommen. Glückwunsch dazu. Und jetzt können wir auch mit Raw direkt starten. Vom 11.06.2012. Voraus, Leon, wie fandst du die Show? Also, ich fange mal an mit einem Vergleich zu der Ausgabe von letzter Woche. Da war das um Längen besser. Also, ich muss sagen, der 3-Stunden-Testlauf, so kann man das ja durchaus nennen, auch wenn jetzt ein besonderer Anlass mit Mr. McMahon da war, ist durchaus gelungen. Von daher sehe ich dem dauerhaften 3-Stunden-Projekt etwas besser zu jetzt. Ja, gut. Also, die Show startete mit dem Executive Vice President of Talent Relations, ich kann es jetzt auch aussprechen, ja, und Interim General Manager oder Permanent General Manager of both Raw and SmackDown, John Laurinaitis, und er wurde direkt mal von, wie er noch immer angekündigt wird, Chairman of WWE, Vince McMahon, unterbrochen, der an diesem Abend zu Gast war, um die Arbeit von John Laurinaitis zu bewerten oder beziehungsweise zu begutachten. Und ja, Mr. McMahon verweigerte direkt mal einen Handshake mit John Laurinaitis, und ja, Mr. McMahon sah John Laurinaitis ein wenig kritisch entgegen. Und ja, erstmal, wie fandst du das Segment insgesamt? Ja, insgesamt für eine Opening-Promo war es ganz in Ordnung. Lustigerweise ist ja etwas Normales bei dem Herrn Laurinaitis. Hat er sich des Öfteren versprochen, zum Beispiel hat er dann angekündigt, dass bald die 100. Raw-Ausgabe sein wird. Ja, Sheamus kam ja dann auch noch, also war ganz lustig. Ja, gut. Mr. McMahon hat ja auch John Laurinaitis sagte, dass er genau wie Mr. McMahon ein guter Geschäftsmann sei, und Vince McMahon antwortete, darüber kann man streiten, und er spielte dann natürlich auf die Sache mit Brock Lesnar und Triple H an und dem Vertrag, wie er ihn wiedergeholt hat. Und ja, John Laurinaitis sagt direkt mal, das war Triple H schuld gewesen. Und Triple H wurde ja auch schließlich von Brock Lesnar angegriffen. Und dann nahm Vince McMahon als nächstes Beispiel auch noch Big Shows neuen Vertrag mit dem dicken, fetten Bonus. Ja, und John Laurinaitis hatte natürlich wie immer eine gute Antwort parat und sagte auch noch, ja, er muss halt seinen Job machen und so einen Wrestler kann man ja nicht so einfach gehen lassen und so weiter. Aber und er sagte noch, er ist der Leader der WWE fast schon, und alle Wrestler im Lockerroom hinten unterstützen ihn und er ist von allen der Freund und Mentor. Aber Vince McMahon sagte lächelnd, dass John Lovinaitis ja keine Freunde haben kann, ihn versteht ja schließlich niemand. Da musste ich schon schmunzeln, also insgesamt war ich auch schon froh, dass Mr. McMahon bei dieser Raw-Ausgabe war und wie immer mit seinem guten Auftreten anwesend war. Möchte ich noch mal kurz einklicken, und zwar Sheamus hatte auch, der kam, den kann man ja auch nicht so gut verstehen, von daher könnte ich mir sogar vorstellen, dass er und Lowenitis sogar gute Freunde sind. Und Sheamus, also der World Heavyweight Champion, kam dann auch rein und ja, da sah es natürlich nicht so aus, als ob die beiden gute Freunde wären. Ja. Sheamus sagte zum Beispiel, er gibt dir eine halbe Million Dollar Strafe, nur weil er es kann. Genau. Also Mr. McMahon sagte zum Abschied, bevor er zum Ring, aus dem Ring, Entschuldigung, gegangen ist noch, ich werde dich heute beaufsichtigen und heute soll es schon alle Matches perfekt sein, sonst hörst du die zwei Worte, die von Mr. McMahon bekannt sind. You're fired. Und ja, Laurinaitis ging dann wütend. Und Mr. McMahon ging etwas später, und man sah später in einem kleinen Rebound auch nochmal, wie Mr. McMahon den kleinen Scooter, jetzt habe ich es nämlich, wie das heißt, Scooter, von der Entrance Stage herunter gestoßen, kann man nicht sagen, runtergefahren hat. Hat rollen lassen, ne? Ja. Also, nach einer kleinen Werbepause verkündete Michael Cole, dass Alberto Del Rio bei WWE No Way Out 2012 nicht im World Heavyweight Title Match stehen kann gegen Sheamus, was ich sehr schade finde. Ich auch. Habe ich gestern Nacht, bevor es losging, leider noch erfahren müssen. Ich habe es übrigens nicht live geguckt. Ich war nur noch spät wach. Und ich kann es schon mal sagen, meine Vermutung, wer es dann wird, die war goldrichtig. Ja, ich hatte auch eine Vermutung, aber ich dachte erst, das Match hätte anders geendet. Aber naja. Ja, also der Number One Contender sollte dann an diesem Abend noch herausgefunden werden. Genau. Und zwar in einem Fatal Four Way Elimination Match. Und darauf kommen wir später noch zu sprechen. Und Sheamus stand noch immer im Ring und John Laurinaitis kam heraus und er kündigte an, dass Lord Tensai, der momentan auch nur noch als Tensai im Ring auftritt und angekündigt wird, der Gegner von Sheamus sein wird, und ja, der kam dann auch raus für das Match. Und dieses Match war natürlich ein Non-Title-Match. Und das gewann der World Heavyweight Champion Sheamus auch gegen Tensai mit dem Bro Kick. Also die zweite Niederlage in Folge für Tensai. Was sagst du dem Opener? Ja, für einen Opener gute 9 Minuten, gute 10 Minuten sogar Wrestling. Wobei es eher Brawl war. War nicht ansehnlich, aber war auch nicht schlecht. Ja, Sheamus als Sieger ist keine große Überraschung. Wobei es nach dem, was weiß ich, wie es heißt, da was der Tensai immer macht, doch kurz habe ich dann gedacht, dass er gewinnt. Gut, also Backstage kam dann auch Sheamus zu John Laurinaitis und Teddy Long und Mr. McMahon, und ja, Sheamus wollte wissen, wer denn nun sein Gegner für No Way Out sein würde, und John Laurinaitis sagte dann, es wird in einem Viertel-Four-Way-Match, was Michael Cole auch schon sagte, herausgefunden, und zwar zwischen Dolph Ziggler, Jack Swagger, dem Great Khali und Christian. Und Vince McMahon war von der Idee hellauf begeistert. Und ja, John Laurinaitis war aber nicht so erfreut, da die Idee nicht von ihm kam, von Teddy Long. Ja, genau, das habe ich gerade auch gelesen. Ich habe ein bisschen, bin ich heute ein bisschen verpeilt, tut mir leid. Ist ja, merke ich schon. Ja, also Teddy Long sagte, das wäre eine gute Idee, und Vince McMahon war begeistert. John Laurinaitis wollte das gleiche vorschlagen und er brüllte Teddy Long an, dass er verschwinden soll und einen Kaffee holen solle. Hat er dann auch gemacht. Gut, dann ging es weiter. Denn Lord Tensai hat im Ring, denn, also er stand ja immer im Ring, Tensai, nicht Lord Tensai. Mein Gott, heute ist nicht so mein Tag. Und der hat aus Zorn, wenn man so sagen will, Sakamoto verprügelt. Das hat mich ein bisschen verwundert, aber. Da wird schon irgendwas hinterstecken, vielleicht ein Return zu A-Train oder was weiß ich, auf jeden Fall. Irgendwas wird da schon der Grund für sein. Ja, Backstage gab es ein Interview von Matt Striker mit R-Truth und die beiden redeten über die Aktion von Big Show gegen Bros Clay, R-Truth und John Morrison von vor 2 Wochen. Und auf einmal stand Big Show neben. John Morrison? Wie John Morrison? Hast gerade John Morrison gesagt? Hab ich das? Ich dachte, Kofi, ich wollte, aber ey, ist ja auch egal. Kofi Heute läuft's auch, ey. Kingston. Nee, also tut mir leid an alle Hörer, aber naja, ist auch egal. Wir machen heute wie John Laurinaitis. Ja, genau. Viele Versprecher. Also, Bros Clay, R-Truth und Kofi Kingston meinte ich natürlich. Und Big Show stand plötzlich neben R-Truth und es gab den WMD und R-Truth war dann K.O. Dann gab es ein Mixed Tag Team Match. Beth Phoenix und Ricardo Rodriguez konnten Santino Marella und Layla besiegen, indem Beth Phoenix den Glam Slam gegen Layla einsetzte. Gut kann man das Match, glaube ich, nicht heißen. 2,5 Minuten, wenn ich es richtig in Erinnerung habe. Knappe 3, es fehlten 4 Sekunden. Na gut. Ah ja, genau. Dann feierte Ricardo Rodriguez den Sieg mit Beth Phoenix, doch die freute sich gar nicht so sehr. Der sprang vor Santino Marella verhöhnt herum, doch der riss das Hemd von Ricardo Rodriguez weg und was kam zum Vorschein? Ein T-Shirt von Justin Bieber und da hätte ich mich auch wieder aufregen können, aber naja. Naja, er soll mal was tun für sein Geld, ne? Santino Marella musste daraufhin laut lachen und Ricardo Rodriguez schämte sich sichtlich und verließ die Halle. Zu Recht hat er sich übrigens geschämt. Ja. Backstage hat Kofi Kingston, also forderte Kofi Kingston, dass er an diesem Tag gegen Big Show antreten soll, also möchte, da dieser halt seinen Partner R-Truth ausgenockt hatte und ja, John Laurinaitis sagte dann einfach mal, okay, du bekommst ihn und es wird direkt mal ein Steel Cage Match und Vince McMahon hat auch direkt gesagt, finde ich gut. Ich fand es nicht gut, wobei ich dann nachher noch positiv überrascht war. Dann gab es das Number One Contender Fatal 4-Way Elimination Match und der Nee, erstmal gab's eine Daniel Bryan Promo. Hast du die etwa nicht gesehen? Nee, die steht bei mir hier nicht. Naja, da hatten wir auf jeden Fall einen Daniel Bryan, der erstmal schön wieder mit seinem Gejesse, wie das hier bei Wrestling Infos genannt wird, hereingekommen ist, dann ein bisschen über CM Punk und Kane und AJ hergezogen ist. Dann kam auch CM Punk, hat sich ein bisschen mit Daniel Bryan gestritten, bis dann auch am Ende noch Kane kam, dann alle drei Teilnehmer des Triple Threat Matches beim No Way Out Pay-Per-View vorhanden waren. Und ich glaube, dann kam auch noch, jo, AJ kam auch noch, sagte, was vielleicht noch ganz interessant ist zu Kane, als sie ihm in seine Augen gesehen hat, dass sie dann gesehen hat, dass Kane ein Herz hat. Verwunderlich. Und dann die Ankündigung von John Laurinaitis, dass ein nie zuvor dagewesenes Match geben wird, nämlich CM Punk und AJ gegen Bryan und Kane. Gut, dass du hier bist, sonst wäre ich jetzt total außer Plan geraten. Naja, aber dann gab es endlich das Number One Contender Fatal 4-Way Elimination Match und der Gewinner tritt bei No Way Out gegen den World Heavyweight Champion Sheamus und um dessen Titel an. Und als erster wurde der Great Khali eliminiert. Dann gab es ein Killswitch von Christian gegen Jack Swagger und Dolph Ziggler staubte das Cover gegen seinen ehemaligen Tag Team Partner ab. Und Dolph Ziggler konnte nachher auch noch mit dem Zig-Zag Christian den Intercontinental-Titel besiegen. Und somit steht Dolph Ziggler bei No Way Out Sheamus um den World Heavyweight-Titel gegenüber. Und Dolph Ziggler feierte natürlich seinen Sieg, aber auf der Stage befand sich auf einmal hinter ihm Sheamus und die beiden zeigten einen Stare-Down. Genau. Das Gutes Match. Match. Richtig. Zumindest ab dem Zeitpunkt, wo der Great Khali eliminiert wurde. Das nächste Match war ein Two-on-One-Handicap-Match und zwar. Ah. Ja, aber da gab es auch noch ein lustiges Backstage-Segment. Das gibt's doch nicht, bei mir steht hier kaum was. Was soll denn das? Na, da hat man nämlich den Sherman, der erst auf Natalya getroffen ist, die dann ihn versucht hat zu überzeugen, mal wieder ein Familientreffen mit den Harts zu machen. Ach ja, genau. Da fand Vince McMahon aber nicht so gut und dann ist er auf die beiden Brothers Clay-Weiber getroffen und was ich dann sehr, sehr lustig fand, ist er schön mit denen abgedanzt. Und dann kam noch ein Mann, über den ich nicht so gerne rede, aber der hat zum Glück nichts gesagt. Ja, und zwar, ach komm, ich erwähne es jetzt einfach mal, Zack Ryder. So, im nächsten Match dann kam das Turn-One Handicap Match Ryback gegen die lokalen Wrestler. Ein Moment. Weißt du noch, wie sie hießen? Ich habe das Match nicht gesehen, aber ich kann das ja ablesen. Wie hießen Willard Fillmore und Rutherford Pierce? Was für Namen. Na gut, komischerweise, ich hätte es nicht gedacht, das Match konnte Ryback gewinnen. Ja. Really? Yes. Okay. Und zwar mit seinem Finisher, den High Angle Fisherman Suplex. Gleichzeitig. Also Gegen beide gleichzeitig. hier steht doppelter Modified Muscle Buster. Oh, ich hab jetzt auf einer neuen Seite. Achso, na ist ja auch egal. Ich habe das Match nicht gesehen, da vertraue ich lieber dir. Ja, also heute ist wie gesagt nicht gerade die beste Ausgabe, denke ich, aber wenigstens ein paar Versprecher ist ja was zur Unterhaltung getan. Ist genauso wie John Laurinaitis. Genau. Das Match war für Ryback-Verhältnisse ganz schön lang, nämlich 1,5 Minuten. Ja. Backstage sah man Vince McMahon und Hornswoggle, die sich die Szenen von SmackDown angucken, wo Hornswoggle Jim Ross, good old JR, imitierte. Und dann imitierte Mr. McMahon selber good old JR, während Hornswoggle den Bereich verließ und John Cena kam hinzu. Ja, wie fandst du insgesamt jetzt? Ja, dieses Backstage-Segment war vor allem aufgrund des Endes sehr unterhaltend. John Cena ja mit Worten, weil sag mal zu überzeugen, im Ring nicht so. Also es war in Ordnung. Gut, denn auch die beiden, nämlich Vince McMahon und John Cena, teilten sich dann ein bisschen zum Spaß ein paar Niederlagen des jeweils anderen mit. Zum Beispiel sagte Mr. McMahon, dass John Cena gegen The Rock verlor. Cena meint, dass Vince gegen Hulk Hogan, Bret Hart, Shawn Michaels und Shane McMahon schon verloren hat. Aber Vince McMahon sagt dann, wir gucken lieber in die Zukunft und er meinte, dass John Cena lieber in den Ring stürmen sollte, um Kofi Kingston zu retten, da das Match gleich anstehen wird, das Nee, Steel das wollte der nicht, dass er das nicht macht. Er sagte, er soll das nicht machen, da Kingston sich um seinen eigenen Kram kümmern möchte und China fit für Sonntag sein soll. Cage. Das ist ja unglaublich. Jetzt kann ich noch nicht mal lesen. Ja, mein Gott. Ah, hier Kann der Lower steht's. Knight es anscheinend auch nicht. Naja, wir machen am besten weiter mit der Show. In Na, einer aber höchstens, Pre-Show, ja. ja. Vielleicht noch interessant ist, dass dann noch eine Anspielung auf den Kiss My Ass Club kam und dann William Regal dahinter saß. Und der ist ja bekanntlich Mitglied in diesem Club. Naja, in der Pre-Show bei No Way Out wird es das Match Brodus Clay gegen David und Tonga geben. Kann man sich auf YouTube www.com oder auf der amerikanischen Facebook angucken. Oder man kann es auch sein lassen. So, dann kam das Steel Cage Match und Big Show besiegte Kofi Kingston, indem er, ich will jetzt nicht sagen, entkommen konnte. Das hört sich ein bisschen doof an. Big Show ging genüsslich die Ringtreppe hinauf, herunter auf den Hallenboden und gewann somit das Steel Cage Match gegen Kofi Kingston, der von dem WMD ausgenockt war, den zuvor auch sein Tag Team Partner R-Truth im Backstage-Bereich einstecken musste. Und das Match dauerte 7 Minuten und 23 Sekunden. Ein kurzes Steel Cage Match, aber es war ja auch bei einer Raw-Ausgabe, und zwar war Kofi Kingston noch dabei. Ja. Jo, Brutality ist on Big Show's Mind und das ist auch gut so. Ja, im nächsten Match trafen zwei Wrestler aufeinander, die ich gar nicht mal so schlecht finde. Einen mehr, einen weniger. Den ersten nicht gerade so, nämlich Sin Cara, und er besiegte einen Mann, den ich sehr mag, nämlich Kurt Hawkins mit dem Tilt-A-Roll Facebuster nach 2,5 Minuten. Hast du das Match gesehen? Ja, das habe ich in der Tat, und erneut bin ich zumindest in der Form positiv überrascht, dass es keinen Botch von Sin Cara gab. Und da möchte ich auch wieder sagen, waren halt nur 2,5 Minuten, von daher möchte ich mich da nicht zu weit aus dem Fenster lehnen, wenn es da mal zum langfristigen Match kommt. Dann gab es Backstage ein Treffen zwischen Mr. McMahon und Daniel Bryan. Yes, yes, yes, sage ich an der Stelle nur mal. Ja. Und Vince McMahon wünschte Daniel Bryan viel Glück für sein Match, aber Bryan fragte, warum Vince das tut. Vince, also weil Bryan dachte, McMahon mag keine Leute wie Daniel Bryan. Es folgte ein sogenannter Smalltalk zwischen den beiden, und sie sagten am Ende, dass beide self-made Superstars sind. Daniel Bryan meinte, dass er vor 2 Jahren gefeuert wurde, aber er habe nun bewiesen, dass dies damals eine falsche Entscheidung von Vince McMahon und der WWE war. Zum Schluss meinte Vince McMahon aber noch, dass er nicht glaubt, dass er schon einmal etwas in 18 Sekunden beendet habe. Und ich glaube, da weiß jeder, worauf er da ansprechen will, oder? Ja, wobei die Aktion von DX mit der Penispumpe dann doch ein bisschen schneller ging. Damals bei Unforgiven war es, glaube ich. Dann das weiß ich jetzt gar nicht. Ist auch egal, aber Hauptsache die Leute wissen, was ich meine. Im Ring stand Ringsprecher Justin Roberts mit Heath Slater, und Justin Roberts wollte im Namen von John Laurinaitis einen ehemaligen Raw Main Eventer ankündigen, und Slater schnappte sich das Mikrofon und sagte, warum man auf ehemalige Wrestler bzw. Main-Eventler setze, während gerade hier im Ring ein aktueller Star steht. Er ist die One-Man-Southern-Rock-Band und es ist seine Zeit. Es ist Slater-Time. Und dann ertönten diese drei Worte, It's Vader-Time, und das nicht nur einmal. Und dann kam eine, kann man sagen, Legende? Ja, kann man sagen. Genau, nämlich Vader erschien und er trat für ein Match gegen ihn Slater an. Ist das jetzt nur für einmal gewesen oder wird er länger aufgehört? Ich weiß es auch nicht, aber ich hätte nichts dagegen, so wie das aussah. Im Vergleich zu anderen Legenden, da sah das deutlich besser aus. Also da kann er von mir aus gerne öfter mal wieder reinschauen. Oder die machen das so, dass Heath Slater jetzt jede Woche oder so mal gegen einen früheren Wrestler antritt. Ja, dann habe ich mir auch gedacht, ist meine Vorstellungskraft so weit gegangen, dass bei der Tausendsten irgendwas Großes wiederkommt und dann gegen Ryback fällt, in dem Fall wäre es dann Goldberg. Ja, also Vader besiegt die Slater durch die bekannte Vader-Bomb nach 3 Minuten 19 und... Ja. Ich habe ja auf den Vader-Salt gewartet, aber wir wollen es ihm verzeihen, dass er nicht gezeigt hat. Ich habe es auch gehofft, aber naja... Backstage traf CM Punk auf AJ und Punk machte ihr klar, dass Laurinaitis nur ihnen das Leben schwer machen möchte. Sie werden dieses Match einfach als Handicap-Match bestreiten, und im Gegensatz zu Kane und Daniel Bryan könnten sie beide sich vertrauen. AJ meint, dass sie sich außerdem auch sehr mögen. Punk meint, dass AJ gleich keine verrückten Dinge tun sollte, dann wird auch alles gut. Und dann gab es einen Kuss auf die Wange von AJ für CM Punk. Entschuldigung. Mach nix. Danke. You're welcome. Dann gab es das Match CM Punk und AJ gegen Daniel Bryan und Kane, und das Match gewannen CM Punk und AJ mit einem Elbow Drop von CM Punk gegen Daniel Bryan. AJ hat sich eingewechselt einmal und sie stand dann Kane gegenüber. Sie hüpfte um ihn rum und da musste ich schon sehr lachen, wie sie da rumgehüpft ist. Also, und sie sprang hoch, umarmte Kane und küsste ihn. Ja, sehr lange, und da habe ich mir nur gedacht, bitte nicht. Ja, ich war verwundert, die Storyline bringt wenig Sinn mit sich, aber das ist auch mal in Ordnung. Da kann man wenigstens ein bisschen mit Spannung auf No Way Out blicken, und ich persönlich hoffe, dass Kane gewinnt. Und das, obwohl ich im Besitz einer Brian-Page bin. Ja. Und Kane, da können wir gleich nochmal drauf eingehen, kannst ein bisschen Werbung machen. Kane wechselte sich aus und verließ verwirrt den Ring. CM Punk wurde von AJ eingewechselt, zeigte einen harten Kick gegen Daniel Bryan, und mit dem Elbow Drop vom Top Rope beendete er nach schon 5 Minuten diesen Main Event und ein relativ kurzes Match wieder mal. Ja, aber ich glaube, das ist auch nicht so schlecht. Ja, was heißt nicht so schlecht? Ich bin auch ein Fan von langen Matches, aber dann lieber die Story fortführen. Ja. So, dann kam Mr. McMahon mit ein paar Security-Leuten in den Ring, und er sprach ein bisschen über Hartford, Connecticut, wo die dieswöchige Raw-Ausgabe auch stattfand und dass diese Stadt ihm viel bedeutet. Und dann forderte Mr. McMahon John Laurinaitis heraus. Und John Laurinaitis fragte direkt mal, warum die Securities da stehen. Was, egal was für eine Entscheidung Mr. McMahon fällt, Big Johnny wird ihn wohl nicht angreifen. Vince lachte aber nur, und er meinte, dass die Security für Johnny ist. Die Security könnte ihn aus dem Ring und aus der Arena. Einen Moment. Und dann war es so, dass ja, die Securities können ihn halt aus der Halle dann begleiten. John Laurinaitis zählte nun einige Taten der People Power auf, und da, weil Mr. McMahon fragte, warum John Laurinaitis denn General Manager von Raw und SmackDown bleiben solle. Ja, Mr. McMahon lachte nach der Aufzählung, und ja, John Laurinaitis sollte gefeuert werden. Mr. McMahon sagte schon John Laurinaitis, und dann wollte er You're fired sagen. Doch Big Show kam in den Ring und er sagte auch, dass John Laurinaitis einige Fehler gemacht hat. Doch auch gute Sachen, und eine gute Sache war übrigens auch noch, dass er ihm, also Big Show, das Match gegen John Cena bei No Way Out geben wird und auch den Sieg gegen John Cena holen werde. Und ja, und dann kam John Cena in den Ring, und er sagte zu Big Show, dass er, was mache er denn, wenn er bei No Way Out gegen John Cena verlieren werde und dann zu Raw rauskommen würde jede Woche, und die Leute, die sich darüber schlapplachen werden, dass Big Show verloren hat, ihn Woche für Woche auslachen und ihn weiterhin als Big Sellout bezeichnen. Und John Cena meinte auch, dass Big Show schon immer der World Largest Athlete war und es hätte sich all die Jahre nichts verändert. Also solle Big Show sich auch nicht so anstellen. Ja, wie fandst du das Segment, bevor wir das jetzt zu Ende erzählen? Das Segment, das fand ich persönlich für den krönenden Abschluss dieser Show ganz in Ordnung. Dass trotz Cena dabei war, das ist ja nicht das Problem, da der Mikrofon ja wirklich sehr viele Skills und sehr, sehr gute Skills hat. Big Show erneut am Mikrofon, wie auch schon die Wochen zuvor, wieder göttlich. Über John Laurinaitis, da braucht man nicht reden, und Mr. McMahon ist ja auch bekannt, dass er immer gut reden kann. Gut, Vince McMahon ging dazwischen und er sagte, dass er selber am Ring sein werde und falls Big am Sonntag bei No Way Out und falls Big Show verlieren sollte gegen John Cena, würde John Laurinaitis gefeuert. Big Show packte sich John Cena, doch die Security-Männer gingen dazwischen. Cena lief dann nachher nochmal auf Big Show zu und schlug auf ihn ein, doch John Laurinaitis wollte Cena wegziehen, wurde jedoch dann von Vince McMahon weggezogen und dann sollte der Knockout-Punch gegen John Cena kommen. Doch der duckte sich und der Knockout-Punch traf Mr. McMahon, der dann ausgenockt auf die Matte fiel und dann auch liegen blieb. Und ja, Big Show und John Laurinaitis verließen dann den Ring und ein Ringarzt kam in den Ring und John Cena stand geschockt vor dem ausgenockten Vince McMahon. Und mit diesen Bildern ging Raw dann auch zu Ende. Also keine schlechte Raw-Ausgabe und kein schlechtes Ende. Ja, wobei das mit dem Knockout-Punch gegen Mr. McMahon jetzt nicht die größte Überraschung war. Bin gespannt, was da jetzt noch passiert. Ja, viel kann ja bei Raw nicht mehr passieren, weil ja Sonntag schon No Way Out ist. Nee, ich meine ja bei Pay-Per-View. Ja, auf jeden Fall Triple H wird die Fehde gegen Brock Lesnar nach gefühlten Monaten wieder aufgreifen. Hm. Naja. Können wir ja eine extra Show für machen von so einem Preview. Oder auch nicht. Ja, können wir auch sein lassen. Na gut. Dann war's das mit der Raw-Analyse und du kannst jetzt mal kurz Werbung für deine Seite machen. Ja, ihr könnt mich nicht persönlich, aber ihr könnt etwas für Daniel Bryan tun und zwar könnt ihr meine an ihn gewidmete Yes, Yes, Yes Seite liken und ich sag euch kurz den Link und zwar unter www.facebook.com/YesWorldHeavyweightChampionYes am besten alles klein schreiben, dann seid ihr sofort da und wenn ihr da seid, drückt ihr einfach nur auf Gefällt mir. Ja, hat schon über 1000 Likes deine Seite und ich, ja, gestern haben wir die die 1000 Likes Marke geknackt, darüber bin ich persönlich sehr froh und ich hoffe, dass ich mit eurer Hilfe dann bald ein bisschen höher in den Sternen greifen kann. Okay, dann sag ich nur, liked uns, also unsere Seite dann auch noch auf Facebook. Ich verlinke die Seite. Ah ne, geht ja gar nicht. Kommt ja nicht auf YouTube, aber egal. Gut, dann liked uns auf Facebook unter Wrestling Replay. Liked die Facebook-Seite von Leon. Yes, yes, yes. Also dreimal yes. Und ja, schaut auf YouTube einige unserer Analysen, schaut auf der Homepage auf jeden Fall nach mit den Analysen, da findet ihr auch diese Analyse zum Download und zum Anhören. Obwohl ich Download vielleicht nicht ganz so empfehlen kann nach den ganzen Versprechern. Ja, aber könnte ein bisschen länger werden, der Download. Ja, das ist richtig und ja, dann gibt's nur noch zu sagen, bleibt wie ihr seid und hört dann wieder rein, wenn es wohl am Wochenende dann um SmackDown und NXT geht, denn letzte Woche kam die Analyse ja nicht, diese Woche wird sie kommen und sonst hört uns einfach am Dienstag bzw. Mittwoch, keine Ahnung, wann wir Zeit haben. Machen wir kein No Way Out Review. Ach, ja, aber ich mal gucken, an welchem Tag. Ne? Ja, vielleicht am Montag. Also sagen wir, hören wir uns spätestens Mittwoch und frühestens hört ihr den Leon frühestens Montag. Tja, das ist von meiner Seite zumindest richtig. Ja, und mich hört ihr dann entweder Freitag, Samstag oder Sonntag schon. Gut, und ich bedanke mich fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Ciao. Tschüsschen.